إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد باب الندب إلى أتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى عليه الصلاة والسلام وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع رواه البخاري الحمد لله يهديكم الله سبحانه وروى مسلم بعضه البر الطاعة والإيضاع هو الإسراء بارك الله فيكم أكدوا باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار أنا أتصور أنه الباب اللي قبله ما فعل ما تكلمنا عنه ich denke die vorige Kapitel haben wir nicht genommen doch nein بارك الله فيكم كابيتل سنأخذ الكابيتل الذي قبله هو 92 باب الوقار والسكينة باب الوقار والسكينة قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه الهوات جمع لهات وهي التي اللحمة التي في أقصى الحلق اللحمة التي في أقصى الحلق الوقار هيئة يتصف فيها العبد المؤمن والوقار هو من الاحترام والتعظيم والسكينة عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش بل يكون الإنسان ساكنا في قلبه في مقاله في جوارحه والوقار والسكينة من الخصال التي يحبهما الله سبحانه وتعالى وضد الوقار والسكينة أن يكون الإنسان لا هيبة له ولا احترام له، بل أن يكون مهينا مهانا. وضد السكينة أن يكون الإنسان كثير الحركات، كثير التلفت، ما يلاحظ فعله ولا قوله. وضد ذلك العجلة، طبعا أن يكون الإنسان عجولا، هذا شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الله سبحانه وتعالى عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. المؤلف أتى بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. طبعا عباد الرحمن، العبد هو الخاضع المتذلل لربه الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم عباد الرحمن الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم للخير. يمشون على الأرض بوقار وسكينة، وإذا خاطب يعني يمشون مع الناس كذلك على هذه الأرض بالخير وبالرحمة، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما، ليس أنه مثلا يخاطبوا الجاهل فيقول له سلاما سلام، لا، إنما قالوا سلاما أي يسلمون به من شرهم. يعني ليس المعنى أن يلقوا السلام، بل المعنى إذا خاطبه الجاهل قالوا قولا يسلمون به من شر ذلك الجاهل، أو يدفعون شر ذلك الجاهل. والجاهل هنا ليس المقصود بالجاهل الجاهل علما، وإنما أكثر من ذلك، والجاهل خلقا، الجاهل تعاملا، الجاهل كلاما. يعني الإنسان الذي يجهل، الإنسان الذي يظلم، الإنسان الذي يسب يشتم إلى غير ذلك. يعني فيقولون قولا، طبعا قال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون القول الكذب، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، أي الذي ليس فيه خير ولا شر مروا كراما. قال أهل العلم: الذين لا يشهدون الزور، أي أعياد المشركين، أعياد الكفار، لأنها أعظم الزور على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضوان الله عليها أن النبي لم يستجمع قط ضحكا، يعني لما كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقهقه، القهقة شديدة يفتح فمه حتى يرى الإنسان لسان اللهات أو اللهات التي هذا اللحم الذي يكون آخر الفم، وهذا من وقاره. هذا لا يعني، انتبهوا، هذا لا يعني الإنسان ما يجوز له أن يضحك، هذا لا يعني أنه الإنسان ما يجوز له أن يقهقه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لوقاره كان يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان يصل به إلى فوق الحد، يعني فوق العادة المعروفة. مثلا في عادة معروفة الإنسان ممكن يضحك ولكن ما يبالغ، بارك الله فيكم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يبتسم يكون محبوبا، ينشرح صدر الإنسان لرؤيته صلاة ربي وسلامه عليه، يقول واصفه: لا شيء قبله ولا بعده، مثله صلى الله عليه، لا أحد قبله ولا بعده، صلوات ربي وسلامه عليه. من رآه بديهة أحبه، ومن خالطه وقره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابيتال فيردي اون روه، das ist Kapitel 92 und hier das ist Kapitel 9. Allah subhanahu wa ta'ala sagt gesinngemäß: und die Diener des Allbarmherzigen sind Alabama eigentlich. Warum die Alabama? Und die Diener des Alabamas sind jene, die sanftmütig auf Erden einhergehen. Und wenn die Unwissenden sie ansprechen, sagen Friede. Falsche Übersetzung. Sagen, bewahren. Natürlich, der hat wörtlich übersetzt, deshalb. Auf jeden Fall, Aisha radhiyallahu anha berichtete, niemals sah ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam übertrieben laut lachen, so dass man sein Gaumenzäpfchen sehen konnte. Er pflegte einfach nur zu lächeln. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das geht hier. Natürlich, Al-Waqar, da hat er mit Würde übersetzt, aber ich denke, Al-Waqar, das ist nicht Würde. Das ist die. Das ist Respekt eigentlich. Mit Würde. Al-Waqar, Barakallahu fikum, ist diese Eigenschaft, wenn man sagt, diese Person ist Waqur auf Arabisch, dann sagt man, diese Person ist respektvoll und zu respektieren, der ist würdig. Ehrenhaft, könnte man auch sagen. Das heißt, wenn du diese Person siehst, wenn diese Person läuft, wenn diese Person redet, wenn diese Person sich verhält, dann zeigt man Respekt zu dieser Person. As-Sakina, die Ruhe, das ist, wenn die Person ruhig ist, wenn die Person redet, dann redet man vernünftig. Wenn die Person was tut, dann tut er das vernünftig. Und diese beiden Eigenschaften, As-Sakinatu wal-Waqar, die sind verlangt in unserer Religion. Das bedeutet, Barakallahu fikum, man sollte respektvoll sein und man sollte ehrenhaft sein und man sollte Ruhe bewahren und Ruhe haben. Man sollte nicht voreilig sein oder übereilig sein. Man sollte nicht chaotisch sein. Man sollte nicht chaotisch sein und man sollte immer so zeigen, die Benehmensregeln des Islam zu praktizieren. Der Autor, rahimahullah ta'ala, natürlich hat diese Ayah gebracht, und das ist eine sehr schöne Ayah, und zwar von Surat al-Furqan, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hunna. Das bedeutet, diese Leute, die sind die Diener des Alabama. Was bedeutet Diener Alabama? Das bedeutet, sie dienen Allah subhanahu wa ta'ala, sie beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Sie sind barmherzig, weil er ihnen diese Barmherzigkeit gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Unwürdigen, Unwissenden, Sündigen, Niveaulosen zu ihnen schlecht sprechen, dann sagen sie etwas, dass sie bewahrt sind von diesen Unwissenden. Salama hier bedeutet nicht, die sagen Friede. Die sagen etwas, dass sie bewahrt sind von dem Schlechten und Bösen, von diesen Unwissenden. Und Unwissen bedeutet hier nicht, dass die Person kein Wissen in Religion hat. Nein, sondern Unwissenden bedeutet diese Leute, die respektlos sind, niveaulos sind. Das bedeutet diese Leute, die einfach durch ihre Unwissenheit etwas Schlechtes verursachen. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَا. Das bedeutet, wenn sie auf dieser Erde herumgehen, die sind bescheiden. Nachher. Die sind bescheiden. Die sind ehrenhaft, respektvoll und barmherzig. Die sind auch nicht die Arroganten. Und das ist hier يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Das bedeutet, wenn die vielleicht, wenn die Sündigen, Unwissenden, das wird diese Leute, die kein Niveau haben, wenn sie zu ihnen sprechen, schlecht, dann sagen sie etwas, dass sie bewacht bleiben. Und das sind die Eigenschaften, barakallahu fikum, von den Gläubigen. Aisha sagte, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals gesehen, dass er übertrieben gelacht hat. Was bedeutet übertrieben gelacht? Das wird barakallahu fikum, dass man zu in einer Art und Weise lacht, dass man wirklich die Grenze überschreitet. Man darf lachen. Man darf lachen. Und man darf, barakallahu fikum, lachen. Man darf lachen, man darf vieles sagen, man lächelt, man lacht, man kann Spaß haben, aber man sollte das in Maßen halten und nicht übertreiben. Das bedeutet jetzt, wenn einige Leute diese Überlieferung vielleicht hören, dann sagt er, man sollte überhaupt nicht lachen, das stimmt nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch gelacht, aber hier bedeutet übertrieben. Wenn du übertrieben lachst, dann machst du deinen Mund so auf, dass man dein Gaumenzäpfchen sieht. Und deshalb, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Er hat nicht so übertrieben gelacht, dass man sein Zäpfchen sehen kann. Wenn man den Mund so aufmacht beim Lachen. Deshalb aber, dass man lacht oder manchmal auch, dass man laut lacht, ist es kein Problem. Aber übertreiben ist nicht in Ordnung. Und das sind zwei Eigenschaften, barakallahu fikum, die natürlich übertreiben, meine ich. Und dass man keine Ruhe, keinen Respekt zeigt oder nicht ehrenhaft ist, die sind schlechte Eigenschaften. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so, wenn man ihn, als man ihn gesehen hat, hat man ihn sofort geliebt. Als man mit ihm zusammenkam, hat man ihn sofort respektiert. Es gibt niemanden, der so zu beschreiben ist wie der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, nächste Kapitel, Bab al-Nadwi ila Etyan al-Salati wal-Ilm wa nahwihima min al-Ibadati bis-Sakinati wal-Waqar. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa'innaha min taqwa al-Qulub. As-Salatu من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي من أعظم شعائر الإسلام إذن من أعظم شعائر الإسلام الصلاة لأن الإنسان في صلاته مقبل على ربه والمسلمون يجتمعون 5 مرات في اليوم للصلاة والصلاة هي من العلامات التي تميز المسلم عن الكافر فالمسلم يصلي والكافر لا يصلي والصلاة صلة بين العبد وربه وفرض عليه فإذا أتى العبد الصلاة أتى هذه العبادة جاء إليها يأتي بوقار بأدب وسكينة وهدوء لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وطالما أنه قادم إلى الصلاة فهو في صلاة وله الأجر فذلك لا يعجل ما أدرك صلى وما فات أتم من الصلاة ولذلك أتى المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر الله هي كل أمور العبادات كل أمور الدين فيكون تعظيمها بالجوارح وبالقلب وبالقول بأن التعظيم يكون بأن يحافظ عليها وأن تؤتى على الوجه الصحيح الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأن تفعل لله سبحانه وتعالى وأن يشعر الإنسان بقيمتها وبعظمتها مثل ما أقول يعظم شعائر الله لأنه لما يكون في المسجد يلتزم بأداب المسجد. يعظم شعائر الله في الصلاة أنه يلتزم بأمور الصلاة ويصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كذلك: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، سورة الحج. فذلك بارك الله فيكم، تعظيم الحرمات، تعظيم الشعائر، وأن تؤتى على الشكل الصحيح ولا يفعل فيها خطأ، وأن تؤتى لله سبحانه وتعالى. فإذا أقيمت الصلاة، سمع الإنسان الإقامة، ما يركض، إنما يأتي الصلاة بسكينة ووقار. فلذلك بارك الله فيكم، في الصلاة ما يسبق المصلي الإمام، وإذا وصل دخل في الصلاة، أدرك، ما أدرك أتم وانتهى. فقال ذاك: قال ائتها وأنتم تمشون، يعني أن يمشي مشيا عاديا، ما يبالغ في ذلك. فذلك شأن الصلاة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يفعل ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولما يصلي الإنسان، يصلي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ما يرفع صوته هذا الرفع الكثير، ولا يفعل شيئا يخالف قواعد الصلاة الذي يدركه يصليه مع الإمام، والذي يفوت يتم لنفسه. بارك الله فيكم. أما حديث ابن عباس رضوان الله عليه، فهو في لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، فهذا في الحج يا أخوة، يكون في عرفة الحاج وثم يرجع من عرفة إلى مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يكون هذا الأمر بسكينة ووقار، ولا أنهم لا يرفعوا صوتهم كثيرا. فلذلك قال: عليكم بالسكينة، فإن البر يعني الخير ليس بالإيضاع، يعني الإيضاع الإسراع، ما تسرع الآن شوي. وهذا كان في طبعا بعد عرفة. بارك الله فيكم. إذا من السنة أنه في عرفة أنه ما يسرع كثيرا، وإنما وما يرفع صوته كثيرا، وإنما عليكم بالسكينة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. فورتزوغ متروه und würde zu Gebet wissen oder anderen Arten des Gottesdienstes zu kommen. Vorzug mit Ruhe, okay. Al-Waqar haben wir gesagt, Respekt und Würde zu Gebet. Wissen bedeutet hier Unterricht und so weiter. Oder anderen Arten der Anbetung zu kommen. Das heißt, wenn man zum Gebet kommt, da sollte man ruhig zum Gebet kommen. Das soll man nicht übertreiben. Und wenn man in die Moschee kommt, dann sollte man Respekt in der Moschee zeigen, sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wenn man zu Wissen kommt, dass man zum Unterricht kommt, dann sollte man auch sich an die Regeln des Wissens oder Regeln des Unterrichtes halten. Und wenn man auch andere Ibadat, andere gottesdienstliche Handlungen macht, sollte man sich daran halten, wie das im Islam ist, sollte man das mit Ruhe und Respekt zeigen. Weil wenn du das mit Ruhe und Respekt machst, dann hier beweist du, dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Wenn du dich an die Regeln in der Moschee hältst, dann beweist du, dass du Allah fürchtest. Wenn du das Gebet richtig verrichtest, dann beweist du, dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest und so weiter. Und deshalb sagte der Autor als Beweis, Allah sagt, sinngemäß übersetzt, und wer die heiligen Stätten, hier steht Kulthandlungen. Wer die Riten Allahs in Ehren hält, so ist dies ein Zeichen von Frömmigkeit des Herzens. Barakallahu fikum, es gibt Scha'air, das ist Scha'ira, das sind Rituale. Wer die Rituale der Religion, wer die gottesdienstliche Handlungen ehrt, dann ist das ein Beleg, dass man Frömmigkeit im Herzen hat. Das ehrst du Allah subhanahu wa ta'ala, fürchtest du Allah, dann sollst du diese Riten des Islam so praktizieren, dass du diese Gottesfurcht zeigst in deiner Tat. Das heißt, wenn du in die Moschee kommst, es gibt Regeln für die Moschee. Es gibt Adab, Verhaltensregeln in der Moschee. Wenn du dich daran hältst, dann fürchtest du Allah. Aber wenn du dich daran nicht hältst, das heißt, es fehlt an Gottesfurcht in deinem Herzen. Wenn du zum Wissen kommst, wenn du den Unterricht ehrst und wenn du das Wissen ehrst, dann bist du fromm. Aber wenn du das nicht machst und wenn du dich daran nicht hältst, an die Regeln des Wissens, dann heißt das, dass dies ist ein Zeichen, dass du nicht schätzt, was das bedeutet, dass man nach Wissen sucht. Und das ist für alle anderen gottesdienstlichen Handlungen. Jede Handlung. Und übrigens, das ist der Unterschied zwischen den Leuten. Das ist der Unterschied zwischen den Leuten. Die Sahaba, radhiyallahu alaihim, als sie zum Gebet standen, die waren blass geworden. Und da hat man gemerkt, sie haben Angst bekommen. Hätte man sie gefragt, warum? Ich sage dir, wir stehen jetzt in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Zwischen den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb haben sie das. Als es gibt von Sahaba, dass sie immer, als sie den Propheten sahen, die haben nur leise gesprochen. Als sie ältere Leute gesehen haben, dann haben sie Respekt gezeigt, indem sie den Älteren Vorrang gegeben haben und so weiter. Das hat nicht nur mit der Erziehung zu tun. Das hat, barakallahu fikum, mit diesen Spüren im Herzen, was das bedeutet. Nicht wie unsere Zeit. Nicht wie unsere Zeit. Du siehst in unserer Zeit die Leute, die sind in Jumu'ah, während der Imam auf Mimbar spricht, die reden miteinander und die erzählen einander Witze oder andere, die schreiben SMS oder die twittern. Ja? Während Jumu'ah, während der Imam redet. Und das ist der Beleg und Beweis, dass diese Leute Allah nicht fürchten. Weil wenn man Allah fürchtet, dann sagt man, Allah hat uns befohlen, dass wir während Jumu'ah zuhören. Dann wird das machen. Deshalb, das ist sehr wichtig, zu barakallahu fikum lernen und zu verstehen. Je mehr der Diener Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, umso zeigt der Diener sich, sage ich jetzt, fromm und ehrenhaft für die Ritten Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Ritten, die sind alles, was wir in der Religion haben, das hat Regeln. Und so sollte man, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, sein. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte: Wenn das Gebet begonnen hat, kommt nicht zum Gebet gerannt. Das ist auch nicht richtig. Wenn ihr den Iqama hört, oder wenn Iqama zum Gebet begonnen hat, kommt nicht zum Gebet gerannt, sondern geht in Ruhe und betet. Was ihr erreicht habt, und holt nach, was ihr versäumt habt. Muslim ergänzt in seiner Version: Denn gewiss, wenn einer von euch die Absicht zum Gebet gefasst hat, befindet er sich im Gebet. Wallah, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, ich meine, was ist das für eine Übersetzung? Was ist hier? Wenn einer von euch zum Gebet kommt, dann ist er im Gebet. Nicht nur die Absicht fasst. Was sagt er? Er sagt, wenn zur Aufstellung zum Gebet gerufen worden ist, dann rennt nicht zu ihm hin, sondern geht ruhigen Schrittes. Was ihr mitbekommt, das betet und vervollständigt, was euch entgangen ist. Das ist tausendmal schöner als dieser. Möge Allah SWT uns bewahren. Ja, aber das ist die Sache. La haula la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. 704 bei euch, da sollte man aufpassen. Wenn zum Gebet aufgestellt wird, ja, wenn die Leute sich zum Gebet aufstellen, wenn zur Aufstellung des Gebets gerufen wird, dann kommt dann rennt nicht zum Gebet, sondern kommt zu Schritt und mit Ruhe. Was ihr erreicht vom Gebet, betet ihr, und was euch fehlt oder was ihr nicht erreicht habt, dann vervollständigt das Gebet. Wenn einer von euch zum Gebet kommt, dann ist er im Gebet. Das heißt, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, wenn jemand zum Gebet kommt, dann sollte man ruhig kommen. Was bedeutet ruhig hier? Das bedeutet nicht jetzt, dass man nicht normal läuft und so weiter. Das bedeutet, sei nicht voreilig, mach nicht etwas, dass man, wenn man dich auf der Straße sieht, sagt man, der ist wie verrückt, was ist los mit ihm? Das wird kommen zum Gebet in einer Art und Weise, die normal ist. Und sei nicht voreilig, weil du, wenn du das erreichst, dann wirst du beten. Wenn du nicht erreichst, dann wirst du das vervollständigen. Das ist alles. Und wenn du Iqama hörst, wie hören wir Iqama? Früher gab es kein Megafon und es gab früher keine Mikrofone und diese. Aber wie hat man das so gehört? Das heißt, da hat man auch laut Iqama gemacht. Und wenn man heutzutage auch Iqama hört, das heißt, wenn das draußen ist, wenn man Iqama hört, dann kann man Barakallahu fikum, dann kommt man ruhig. Und das ist auch der Sinn hier, dass du wirklich dir Zeit nimmst, wenn du zum Gebet kommst. Das heißt, komm vorher, damit du nicht rennst. Weil man merkt manchmal, während wir beten, dass einige Leute reinkommen und die sehen unseren Rukur, dann rennt er sofort schnell und er stellt sich in der Reihe. Und das ist falsch. Braucht nicht zu rennen. Na, Schritt, langsam. Komm, langsam auch bedeutet nicht jetzt, dass man absichtlich... sage ich jetzt, bummelt, damit man nicht... Nein, normal, was üblich ist. Und das ist ein Beweis auch noch, damit, was man vom Gebet verpasst hat, kann man vervollständigen. Wallahu ta'ala ala mu'alam. Ibn Abbas berichtet, am Tag von Arafat ging ich mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da hörte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hinter sich viele Drohungen und Schläge und Stimmen von Kamelen. Was ganz anderes. Wieder was ganz anderes. Gib mal bitte, gib mal. Die Person, die das hier übersetzt hat, der war vielleicht im Schlaf mal. Chef, warum benutzt du nicht direkt das andere? Nein, will ich nicht. Jetzt nicht mehr. Am Tage von Arafah als er zusammen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am Tage von Arafah aufbrach, hörte der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinter sich ein lautes Rufen zum Antreiben der Kamele und deren Stampfen und Brüllen. Da gab er ihm mit seiner Reitpeitsche ein Zeichen, mit seiner Reitpeitsche ein Zeichen und sagte: Ihr Leute, ihr sollt ruhigen Schritts vorwärts ziehen. Es ist kein Zeichen von Frömmigkeit, schnell einherzuschreiten. Dieses bei Al-Bukhari und teilweise auch bei Muslim. Man, natürlich ist diese Übersetzung besser als das, was wir. Du sagst, warum ich nicht das direkt nehme, damit man hier weiß, wie schlecht diese Übersetzung von dieser Bavaria Verlag ist. Und das ist eine Art Korrektur, weil die meisten die benutzen. Verstehst du? Barakallahu fikum, sagt Allah, nochmal. In Hajj, wenn wir in Hajj sind, in der Pilgerreise, dann sind wir am 9.12. unserer Zeitrechnung. Wir sind in Arafah. Wir bleiben von Dhuhr, von Mittag, bis Sonnenuntergang in Arafah. Nach Sonnenuntergang kommen wir zurück von Arafah in Richtung Muzdalifah. Das ist so. Mekka ist hier. Und dann gibt es hier Mina. Und dann, Barakallahu fikum, gibt es hier Muzdalifa. Und dann gibt es Arafa. Das wird Mina. Muzdalifa. Und Arafa. Der Pilger oder die Pilger überhaupt, die kommen am 9.12. zu Arafah. Die halten sich hier auf. Nach Sonnenuntergang, die kommen zurück nach Muzdalifah. Dieser Weg, wenn man kommt, das ist nachts, sollte man langsam zurückkommen. Weil der Prophet sallam sagte: Ey Johannes, alaikum bis Sakina. Ruhig. Als der Prophet sallam von Arafah zurückkam, er hörte, wie Leute Kamele schnell treiben und die Schläge von, das wird Peitschen von Kamel, damit sie schnell treiben. Dann hat er sallallahu alaihi wasallam ihnen Zeichen gegeben. Er sagte: Ruhig, ihr sollt ruhig. Das Gute ist nicht in, dass man voreilig wird oder dass man, sage ich jetzt, schnell dass man schnell herumreitet. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Allah, das ist noch ein Beleg, wenn man die bestimmte gottesdienstlichen Handlungen machte, da sollte man nicht voreilig oder eilig sein, sondern da sollte man das langsam mit Ruhe machen. Und das ist nur als Beispiel für dieses Thema, Barakallahu fikum, sagt Allah. Das heißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, hält sich an die Regeln des Islam. Wer fromm ist, praktiziert die Religion richtig. Wer zum Gebet kommt, kommt mit Ruhe, mit Respekt, weil er sich vorbereitet auf eine großartige Anbetung. Und zwar, das ist die Bindung oder Verbindung zwischen dem Diener und Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Heute ist wie viel da? 20. Wenn ihr Fragen habt, bitte schön. Nein. Chef, wenn man zur Moschee kommt oder zum Gebet kommt, zählt dieses ruhig auch jetzt in der heutigen Zeit Autofahren speziell? Wenn man zum Beispiel ein Auto zur Moschee fährt, dass man da nicht schnell fahren soll, nicht hetzen soll oder? Oder? Eigentlich ja. Also wenn man auch mit Auto fährt und so weiter, da sollte man nicht übertreiben. Sollte man nicht übertreiben, auch beim Autofahren. Wenn der Sinn bei einer Person ist, ich muss schnell fahren, damit ich die Moschee erreiche und so, sollte man nicht, sondern da sollte man sich Zeit nehmen. Und das ist etwas auch, ich meine, da sollte man sich Zeit nehmen. Wenn man sich Zeit genommen hat, da kann man ruhig kommen, da kann man sich vorbereiten, da kann man in die Moschee reinkommen, kann man barakallahu fikum, das richtig machen. Aber wenn man sozusagen eilig ist und so weiter, da wird man auch nicht ruhig denken, da kommt man auch schnell und da ist man, sage ich jetzt, müde, und anstatt dass man gut betet, dann wird man nicht mehr verstehen, was man betet. Barakallahu fikum.